Und die Frage, die sich mir immer wieder auftut, was ist dran? Habt ihr aber mit Spiel rein. Geschmiert, wenn die Creme nicht wird. Was ist dran? Weil mich das Böse bedroht, bin ich ja fast schon wie tot. Doch ist wirklich akut oder tut's Geschäftsleuten gut? Ich schaue mir stets interessiert die Nachrichten im Fernsehen an und frage mich, kann es denn sein, dass irgendjemand ganz allein das Gute nur der Welt beschert und all die anderen belehrt? Ist mit wem wie verquickt, jongliert mit Finanzen geschickt. Wer bestimmt das Gesetz und wer werkelt im Netz? Was ist dran? Was mir die Werbung verheißt, wohin der Minister verreist. Ich nicht wissen kann. Was ist was ist